Dann haben wir das Thema Frauenrechte in Kabul bzw. in Afghanistan. Wir haben auch jede Menge Stoff zum Thema Reiche in Deutschland. Dann bittet die Opposition in Syrien, die sogenannte Opposition, bittet um Bombenhilfe. Man möchte das so durchziehen wie in Libyen wahrscheinlich. Saudi-Arabien klatscht in die Hände und klatscht Beifall. Dann haben wir auf dem Musikprogramm das neue Album von Fanny van Dannen und Jupiter Jones, eine Rock-Punk-Band aus dem Rheinland. So gegen 11 Uhr dann wie immer der Katastrophenblock bzw. der kommentierte Nachrichtenüberblick. Auch einen Blick in die deutsche Presse, über das Internet, auf die wichtigsten Homepages bzw. die Homepages der wichtigsten deutschen Tageszeitungen und Magazine. In der Anti-AKW-Bewegung tut sich einiges in diesen Tagen. Wir befinden uns einen Tag vor dem Fukushima-Jahrestag und es gibt lautstarke Proteste und Aktionen gegen die Atomexportbürgschaften der Bundesregierung. So wurde zum Beispiel eine Merkel-Puppe vor dem Kanzleramt gezaust, so sagen wir mal. Zwei Tage, wie gesagt, vor dem Fukushima-Jahrestag haben gestern 150 Atomkraftgegner vor dem Bundeskanzleramt gegen deutsche Exportbürgschaften für den Bau von Atomkraftwerken im Ausland protestiert. Menschen in Skelettkostümen trugen zusammen mit einer überdimensionalen Merkel-Puppe ein großes aufblasbares Atomkraftwerk symbolisch ins Ausland, während protestierende Bürger sie mit Schildern und Sprechchören daran hinderten. Also wie gesagt, ein Straßentheater. Die Demonstranten warfen der Bundesregierung Doppelzüngigkeit in der Atompolitik vor, da sie in Deutschland aus der Atomkraft aussteigen, aber gleichzeitig im Ausland den Bau von Atomkraftwerken fördert. Zu den Protesten hatten das Kampagnennetzwerk Kampakt, die Umweltorganisation Urgewalt und Attac aufgerufen. Wenn die Regierung den Atomausstieg wirklich ernst meint, darf sie auch nicht länger das tödliche Atomrisiko exportieren. Es ist doppelzüngig, hierzulande aus der Atomkraft auszusteigen und gleichzeitig den Bau von Atomreaktoren in Brasilien, etwa China, Indien, Finnland und Großbritannien mit sogenannten Exportbürgschaften zu fördern. Viele der geplanten Meiler sind von westeuropäischen Sicherheitsstandards weit entfernt. Die Genehmigung des in Brasilien geplanten neuen Atomkraftwerkes Angra 3 erfolgte aufgrund, Achtung, einer fehlerhaften und unvollständigen Sicherheitsanalyse. Jawohl, dies belegt eine aktuelle Studie, die Urgewalt, die Organisation Urgewalt, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz vorstellte. Die Faktoren, die bei Fukushima zur Katastrophe geführt haben, sind auch bei Angra 3 angegeben bzw. gegeben. Dazu gehören falsche Annahmen, ein ungeeigneter Standort und veraltete Technik. Ein solch gefährliches AKW zu unterstützen, ist verantwortungslos. Zwischen 2001 und 2010 war die staatliche Exportförderung für Atomtechnologie verboten. Die schwarz-gelbe Bundesregierung schaffte dieses Ausschlusskriterium gleich am Anfang ihrer Amtszeit ab, um die Bürgschaft für Angra 3 zu ermöglichen. Der Staat fördert hier mit Steuermitteln, auch das noch, den Export einer menschenverachtenden Technologie in Schwellenländer zugunsten der am Bau beteiligten Atomkonzerne. Natürlich. Das lehnen wir hier von Niemandsland, das lehnt Attac, das lehnen alle Organisationen, die gegen Atomkraft kämpfen, strikt ab. Atomkraft ist weder in Deutschland noch anderswo zu verantworten. Wer den Online-Appell Atomtod exportiert man nicht unterschreiben will, kann einfach unter Atomtod exportiert man nicht ins Internet gehen. Es haben schon 130.000 Menschen unterzeichnet. Was uns natürlich interessiert, ist auch, wie ist die Situation vor Ort ein Jahr nach der Riesenkatastrophe, nach dem GAU, dem größten anzunehmenden Unfall mit Erdbeben und Tsunami, das heißt zwei Naturgewalten haben gleichzeitig losgeschlagen, in einem erdbebengefährdeten Gebiet, das war bekannt, die Atomindustrie hat ihre Meiler in Erdbebenzonen gebaut, ist natürlich die Katastrophe unvermeidlich gewesen. Hören wir mal, wie es im Moment da aussieht. Wir haben einen kleinen Bericht, eine kleine Reportage von den Kollegen von der Tagesschau übernommen. Endlich Feierabend. Hier in Iwaki, 40 Kilometer entfernt vom havarierten Atomkraftwerk. Hinter den drei älteren Herren liegt ein anstrengender Tag in den Reaktorruinen von Fukushima. Sie wollen nicht erkannt werden. TEPCO hat es nicht gern, wenn AKW-Arbeiter ins Plaudern geraten. Ich mache mir schon Sorgen, vor allem wegen der unvorhersehbaren Situationen, ein Erdbeben zum Beispiel. Ein neues Erdbeben haben die Seismologen längst angekündigt. Block 4 von Fukushima wäre besonders gefährdet. Schon jetzt ist der Reaktor ein wackeliger Trümmerhaufen, notdürftig abgestützt. Im Innern lagern über 1000 Brennstäbe nicht im Sicherheitsbehälter, sondern im Abklingbecken unter freiem Himmel. Wenn man dort arbeitet, dann hat man wohl ein bisschen Angst. Aber wenn man sich zu sehr den Kopf zerbricht, dann geht ja auch nichts mehr. Die Strahlung ist gefährlich. Vor allem aber ist die Arbeit enorm anstrengend. Im Schutzanzug, mit Helm und Atemmaske. Gerade für die vielen älteren Arbeiter, viele klagen über Schwindel und Übelkeit. Der Boss ist zum Abendessen gekommen. Er hat den drei Männern den Job im Atomkraftwerk vermittelt. Er selbst würde nicht mehr reingehen, erzählt er uns, zu gefährlich. Die erste Explosion damals, das war eine Wasserstoffexplosion. Aber die zweite Explosion in Block 3, ich glaube, das war eine Atomexplosion. Es wurde ja Plutonium gefunden, das ist für mich der Beweis. Trotzdem wagen sich die drei Männer immer wieder rein ins AKW. Sie haben Angst. Morgen früh fahren die Männer wieder in die Sperrzone, hinein ins AKW. 2 Stunden Arbeit in Fukushima, mehr ist nicht erlaubt. So sieht er aus, ein ganz normaler Tag mit dem Super-GAU. Ein ganz normaler Tag mit dem Super-GAU, wir haben es gehört. Leider haben Sie es nicht gesehen. Wir haben hier natürlich auf der Homepage der ARD die Bilder gesehen. Man sieht die Arbeiter. Sie lassen sich nur anonym filmen. Sie hatten versprochen, die Reporter, dass sie die Gesichter der Arbeiter nicht zeigen. Sie haben Angst, das heißt, sie werden schon in den Tod auf Urlaub geschickt. Wer jeden Tag in dieser verseuchten Zone arbeitet, der wird irgendwann Krebs kriegen und sterben, das ist klar. Und sie haben noch Angst, überhaupt ihre Gesichter zu zeigen und diese Schweinerei auch nur publik zu machen. So sieht's aus. Die Bosse selber gehen da natürlich nicht mehr rein, wie gesagt. Mittlerweile im Studio Werner, guten Morgen. Moment, ich weiß nicht, welches Mikro du hast, sag nochmal. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Gut, okay, jetzt, Mikro 2. Ne? Gut. Alles klar? Alles klar. Schön. Ja, Fukushima. Du hast es gehört. So sieht es aus. Überraschend, ne? Wo man eigentlich gedacht hat, damit hat sich's jetzt aufgehört mit der Atomenergie, in Japan mindestens, ne? In Deutschland scheint es so zu sein, mindestens was Deutschland anbelangt. Und hier eine der ersten Maßnahmen, die die neue Regierung hier in Spanien getroffen hat, die rechtskonservative PP, die das Atomkraftwerk in, welches war das noch, in Garoña, zu verlängern, ja, die Lebenszeit, die wieder mal zu verlängern, obwohl eigentlich der Ausschluss, wie sagt man nicht, denn der schon beschlossen war, der Ausstieg schon beschlossen war, machen die jetzt einfach so, ja, kein Problem. Ein Jahr nach der Reaktorkatastrophe wächst allerdings auch weltweit der Widerstand gegen die Kernkraft. Das kann man nicht mehr von der Hand weisen. Dennoch, klar, treibt die Atomindustrie den Neubau von Meilern voran, vor allem in Schwellenländern, dank, wir haben es gerade auch gehört, staatlicher Unterstützung. Das heißt, doppelzüngig nach innen, dem eigenen Wählervolk gegenüber, macht man auf Anti-Atom und nach außen fördert man diese Sauerei immer weiter. Ein Jahr, wie gesagt, nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima zeigt sich, wie wenig das Unglück im fernen Japan die Atomlobby und ihre staatlichen Unterstützer erschüttert haben. Sollte man vielleicht sogar sagen, die Atommafia. Doch in der Bevölkerung wächst weltweit die Ablehnung. Und ökonomisch ergibt der Neubau von Reaktoren überhaupt keinen Sinn mehr. Wenn man einfach mal die Kosten der Katastrophe rechnet, allein die gigantischen astronomischen Summen, die diese ganzen Unfälle bisher verursacht haben, rechnet sich das einfach nicht. Es ist absurd. Vordergründig hat sich nur wenig verändert. Lediglich wenige Länder wie die Schweiz, Italien und Belgien wenden sich, wie Deutschland, von der Kernenergie ab. Vor allem die beiden großen Atommächte Russland und die USA liefern sich wieder ein Wettrüsten, diesmal mit ziviler Nukleartechnik. Gebaut werden neue Kernkraftwerke, insbesondere in Schwellenländern wie China und Indien, die ihren Energiehunger zumindest teilweise mit Uran stillen wollen. Und vergessen wir nicht, ein Krieg ist im Anmarsch, der Krieg Israels und der USA gegen Die angehende Atommacht Iran, wenn da bombardiert wird, auf eine Uran im Iran, Anreicherungsanlage, dann wird die Gegend auch für die nächsten Jahrhunderte verstrahlt sein. Das kann man schon mal voraussagen, ohne überhaupt viel Ahnung zu haben, was da eigentlich passiert. Für Hersteller und Betreiber von Kernkraftwerken kam der Unfall in Japan zu einer denkbar schlechten Zeit. Nach Jahren der Stagnation hatten die aufstrebenden Länder Asiens, China, Südkorea und Indien, aber auch Russland und die USA begonnen, wieder stärker auf Atomstrom zu setzen. Grund dafür war der enorme Energiehunger der Schwellenländer, jedoch auch die Angst vor dem Klimawandel. Die Atombefürworter beeilten sich folglich, die Kernschmelze in Fukushima kleinzureden, haben sie auch ordentlich getan, um die neue Sicherheitsdebatte im Keim direkt zu ersticken. Niemand sei bei dem Unglück ums Leben gekommen, beteuerte etwa der Generaldirektor des Weltnuklearverbands, ein gewisser Herr John Rich. Zitat: Kernkraft wird nach Fukushima noch sicherer sein und als wichtigste kohlendioxidfreie Energiequelle weiter reifen. Unglaublich, aber es ist wahr. Das hat dieser Mann gesagt. Das Unglück sei, Zitat, keine Demonstration des Restrisikos der Atomenergie weltweit. So befindet auch der Physiker, ein gewisser Herr Roland Schenkel, ehemaliger Chef der gemeinsamen Forschungsstelle der EU. Vielmehr ist es offensichtlich, dass die Anlage nicht angemessen gegen Erdbeben und Tsunamis geschützt war. Das sagen die Herrschaften zum Thema Sicherheit. All diese Beschwichtigungen scheinen die Bürger nicht zu überzeugen. Schon im Juni 2011 ermittelten die britischen Meinungsforscher von Ipsos Mori weltweit eine schwindende Unterstützung für einen Weiterbestand oder gar einen Ausbau der Kernenergie. Das heißt, wenn man die Bürger wirklich befragen würde und würde sich auch danach richten, was die Bürger wollen und denken, gäbe es die Atomenergie schon gar nicht mehr. Befragt wurden knapp 19.000 Menschen aus 24 Ländern. Mit nur 38% Zustimmung war die Atomenergie dabei Schlusslicht aller Energiegewinnungsarten, noch weit hinter Kohlestrom. Das meiste Umdenken löste Fukushima demnach in Südkorea aus, gefolgt von Japan, China und Indien. Diese Umfragewerte scheinen auch keine vorübergehende Reaktion auf die dramatischen Fernsehbilder zu sein, wie eine weltweite Umfrage im Auftrag der BBC Ende November 2011 nahelegt. Nur 22% der über 23.000 Befragten hielten Kernkraft für relativ sicher und befürworteten einen weiteren Ausbau. Überraschenderweise nahm die Ablehnung neuer Meiler auch in den atomfreundlichen Staaten Frankreich und Russland zu. Unbeeindruckt von Fukushima blieben die US-Amerikaner. In Großbritannien nahm die Zustimmung sogar leicht zu. Die Engländer. Was daran liegen könnte, dass dort viele Umweltschützer die Kernkraft als Instrument gegen den Klimawandel akzeptieren. Immerhin eine Interpretation des Spiegel. Unterm Strich kann von einer Renaissance der Atomkraft keine Rede sein, sagt der Spiegel in seiner Analyse, in seiner Ausgabe von dieser Woche. Anfang März 2012 laufen nach offizieller Lesart 436 Kernkraftwerke, 8 weniger als im Rekordjahr 2002. Zieht man die in Japan vom Netz genommenen Reaktoren ab, dann kommt man sogar nur noch auf 388. Das sagt der Nuklearexperte Mikle Schneider. Eine Wiedergeburt sieht anders aus. Noch ein paar Daten. Spitzenreiter in der Neubaustatistik ist China mit 26 neuen Kernkraftwerken. Trotz seines stark steigenden Energiebedarfs hat das Riesenreich nach Fukushima aber alle Neubauten auf ihre Sicherheit überprüft. Dieses Jahr soll mit dem Bau mehrerer Anlagen begonnen werden. Auch soll die Stromproduktion in Meilern wie dem von Hongyanhe starten. Neue Bauvorhaben haben die Behörden seit März 2011 aber nicht mehr genehmigt. Gut, das war ein kleiner Überblick über die Situation nach Fukushima, ein Jahr danach. Was denkst du, wie wird es weitergehen? Tja, schwer zu sagen, ne? Aber jedenfalls ist schon frappierend, ne? Wie Nur ein Jahr nach diesem letzten Unfall in Fukushima, die schon wieder daher schwätzen, ja, die Atomlobby und ihre Vertreter, wie wenn nichts passiert wäre. Die gleichen Lügen, wieder die billigste Energiequelle, wo man dann natürlich, wie du gesagt hast, nicht die Unfälle und die Folgekosten sowieso nicht kalkuliert, aber noch nicht mal beim normalen Betrieb ohne Unfälle müsste man theoretisch mitkalkulieren die Kosten für Jahrhunderte von Lagerung von Atommüll, ja, das fällt keinem ein. Gleich wird weiter gelogen, die gleichen Argumente wie vor den Unfällen. Und oder wie zum Beispiel jetzt wird bekannt, dass in Japan die Regierung ernsthaft überlegt hat, Pläne ausgearbeitet hat, wie man den Großraum Tokio evakuieren könnte, wo der Unfall war in Fukushima, und es handelt sich da um 35 Millionen Menschen. Ja? Wie will man 35 Millionen Menschen evakuieren? Ne? Das ist fast 80% der Bevölkerungszahl von Spanien. Ne? Wie will man denn sowas machen? Und solche Risiken werden einfach in Kauf genommen. Ne? Hauptsache, das Geschäft läuft. Und die Manager und die Direktoren und die Aktionäre bereichern sich, das ist was zählt, das muss gemacht werden. Das Problem ist hier, wie in vielen anderen Bereichen auch, die wenigen gefräßigen Klicken, die praktisch die Zukunft blockieren, die Schlüsselpositionen besetzt haben, Machtpositionen, von da herab praktisch das Schicksal der Menschheit bestimmen, ohne dass dieselbe Menschheit auch wirklich über ihr eigenes Leben, ihre eigene Sicherheit verfügen kann. Das ist ein Mangel an Demokratie, das charakterisiert eigentlich eine Diktatur und keine Demokratie. Und man könnte sagen, wir befinden uns vielleicht auch, wie wir letzte Woche hier sehr hart feststellen mussten, in einem autoritären Regime und nicht in einer Demokratie. Das ist die Situation. Süße macht dich schick, ich hol dich in 5 Minuten ab. Das Beste ist grad gut genug, denn heute ist der letzte Tag. Du sagst Mama tschüss, ich hab dir Blumen mitgebracht. Im Park wollen wir Betten rocken im Riff, die Präsidenten-Suite nehmen, bis es qualmt und die Bettpfosten in die Knie gehen. Oder wir nehmen Haufen exquisiter Drogen, heben ab, vielleicht kann man von oben schon das Paradies sehen. Letzte Chance für einen Sprung in Acapulco, ich schreibe noch schnell eine Oper, Baby, und stell mich ans Pult. Oh, letzter Akt, ich empfang, das Orchester spielt im Takt, ich dirigier wie besessen, du bist die Königin der Nacht. Lass uns nicht von morgen sprechen, zu treffen. Woo! Letzte heiße Champagner-Party im Land, Orgien am Pool, Handstand am Beckenrand. Und dann Arschbomben-Battle in feinster Garderobe, du im Abendkleid, ich in Buntfaltenhose. Es gibt Strauß am Spieß, Haifisch in der Speak, dazu Chateau Lafite und Kaviar aus der Dose. Reich mir dein Glas, es könnte voller sein, der Kater erledigt sich schon von allein. Alle rasten aus und Schultern wie warmes Wachs. Langsam Hand in Hand nach Hause gehen und uns noch einmal richtig lang in die Augen sehen. Ich sag jetzt alles, was ich dir nie gesagt hab. Gib mir einen Kuss, dann bricht der letzte Tag ab. Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Kennen Sie dieses Gefühl? Man schlägt die Zeitung auf und denkt, man ist im falschen Kino. Denn den Film, den Sie uns gerade als hochaktuell verkaufen, den kennen wir schon. Er heißt Und täglich grüßt die Bankenpleite. Krisentreffen zwischen Merkel und Sarkozy. Ja, wenn sich zwei Krisen treffen, nennt man das ein Krisentreffen. Aber das Wunderbare an der Demokratie ist ja, wir haben die Krise selbst gewählt. Die letzte Bundestagswahl war 2009. Auf dem Höhepunkt der durch die Bankenkrise ausgelösten Wirtschaftskrise. Damals wurde uns versprochen, dass jetzt Maßnahmen ergriffen werden, um die Banken zu kontrollieren, damit so etwas wie die Lehman-Pleite 2009 nie wieder passieren kann. Damals hatten die amerikanischen Banken haufenweise Kredite an Menschen vergeben, die weder über Einkommen noch über Sicherheiten verfügten. Und die europäischen Banken saßen mit im Boot, weil sich an der Absicherung dieser Kredite und mit Wetten darauf, ob sie zurückgezahlt werden können oder nicht, prima Geld verdienen ließ. In den globalen Wettbüros, die unsere Nachrichtensprecherautomaten hartnäckig Börsen nennen, werden täglich Wetten in einer Höhe abgeschlossen, die den Wert aller auf der Welt hergestellten Güter um ein Vielfaches übersteigt. Bei jeder Wette kommt irgendwann der Tag, an dem der Verlierer bezahlen muss. Und auch wenn die kriminelle Energie der Dreckspekulanten, die in unseren Nachrichten hartnäckig Marktteilnehmer genannt werden, unser Vorstellungsvermögen übersteigt, dürfte auch der letzte Laie eines verstanden haben. Wenn die Banken sich verwettet haben, sind sie noch lange keine Verlierer. Verlierer sind die Deppen, die in der Realwirtschaft schuften und mit Kurzarbeit, Lohnkürzungen und neuen Staatsschulden die Bankenrettung 2009 finanzieren durften, während Herr Ackermann längst wieder stolze Gewinne verkündete. Heute wissen wir, dass die Banken aus der Krise 2009 nur eine Lehre gezogen haben. Sie können Bockmist bauen, so viel sie wollen. Sie werden von den kleinen Leuten gerettet, deren Spargroschen sie veruntreut haben. Und so wetten sie jetzt seit ihrer letzten Rettung in Absprache und im Ping-Pong mit den Ratingagenturen fröhlich auf Griechenland und andere Staaten, die nicht zuletzt durch die Bankenrettung 2009 tiefer in die Schuldenkrise geraten sind. Bald ist wieder Zahltag für uns alle. Wir retten die Banken mit neuen Staatsschulden und die Griechen und manche auch hier bei uns dürfen dafür den Gürtel so eng schnallen, dass sie sich nicht mal mehr die Hose leisten können, die der Gürtel hochhalten soll. Bis neulich. Ja, das sind wahre Worte von unserem Freund Volker Pispers. Es ist immer wieder herrlich, ihn überhaupt zu hören und zu wissen, es gibt Menschen, die können das messerscharf formulieren und auf den Punkt bringen, oder? Nur gerade Griechenland sagt, hochaktuell natürlich, ne? Gerade diese Woche jetzt wieder. Es war wieder mal eine entscheidende Woche, aber entscheidend wofür? Ne? Ist jetzt das Problem Griechenland vom Tisch? Ist der Euro jetzt gerettet? Schaffen wir es nochmal rauszuzögern? Oder passiert der Kladradatsch jetzt gleich? Ne? Das war diese Entscheidung, stand auf dem Spiel. Und also seit gestern ist es jetzt klar, im Moment passiert der Kladradatsch noch nicht. Griechenland kann im Moment seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Warum? Weil jetzt das sogenannte zweite Rettungspaket in Marsch gesetzt wird. Also die schlaffen 130 Milliarden. die jetzt der griechischen Regierung zur Verfügung gestellt werden. Warum jetzt erst? Es gab noch eine Bedingung dafür, dass das in Gang gesetzt wird. Die privaten Gläubiger, also die Staatspapiere, griechische Staatspapiere hatten, hauptsächlich Banken eben und die Hedgefonds, die sollten auf nominal 53% ihrer Forderungen verzichten. Und zwar freiwillig. Ne? Also das wäre immerhin ungefähr ein Drittel gewesen. Ein Drittel hätte dann Griechenland jetzt Schulden weniger. Und zwar sollten die freiwillig drauf verzichten. Warum ist das wichtig mit dem freiwillig? Damit die CDS, die Credit Default Swaps, nicht eingreifen müssen. Also das sind Versicherungen, wo die Banken die Staatspapiere aufkaufen, dann abgesehen von der Risikoprämie und der Verzinsung, eben auch nochmal abdrücken, Geld abdrücken für diese CDS, dass, falls sie das Geld nicht zurückkriegen, dass dann diese Versicherung da einspringt. Das Problem ist nur, dass diese Versicherung, wenn die Prämien kassieren von den Banken, die legen das ja auch nicht in die Schublade, sondern die spekulieren dann auch wieder damit. Also wenn der Ernstfall eintritt, kann diese Versicherung vielleicht gar nicht zahlen. Ne? Also so was Ähnliches ist passiert da bei Lehman Brothers, wo dann die AIG, diese Versicherungsgesellschaft, auch pleite gegangen ist. Na gut. Und jetzt also ist es so, dass das Letzte, was ich gehört habe, ungefähr 85% wohl von den privaten Gläubigern einverstanden sind mit diesem Schuldenverzicht. Nur die... Was heißt das jetzt? Ist das jetzt der warme Regen, der da jetzt kommt, diese 130 Milliarden für Griechenland? Ja, erstmal könnte man das sagen, aber der größte Teil davon kommt eben nicht in Euro-Münzen, sondern in Form von neuen Krediten, ne? Und sofort beginnt der Schuldenberg sofort wieder zu wachsen. Ne? Also man kalkuliert jetzt, dass durch diese ganze Operation, wenn die ihre Schulden umtauschen gegen andere Boni, die dann längere Laufzeit haben, geringere Verzinsung und so, dass insgesamt nur 4% abgebaut werden vom Schuldenberg von Griechenland. Ne? Ja. Und heißt also, wer hat den Nutzen von diesem Rettungspaket? Die Banken, die Gläubiger, Banken, die in Zukunft eben garantiert haben, dass sie diese umgetauschten Boni, dass dann tatsächlich die Regierung den Schuldendienst leisten kann, nicht etwa die Bevölkerung. Sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Manchmal können einen die Meldungen und Schlagzeilen ganz schön verwirren. Da heißt es dann fröhlich nebeneinander, neues Rettungspaket für Griechenland steht und CSU-Innenminister Friedrich fordert Griechenland auf, den Euro zu verlassen. Wie passt so etwas zusammen? Dann plötzlich liest man eine kleine Meldung, wonach in Bayern immer mehr Menschen süchtig nach Crystal Speed sind, einer aggressiven Droge, die schwere Halluzinationen hervorruft. Und schon passt es wieder. Wahrscheinlich lassen sich fromme Bayern, wie unser Bundesinnenpudel Friedrich, vom Christ in Crystal Speed nur zu gerne täuschen. Und nachdem unserem trojanischen Esel das Bundesverfassungsgericht am Freitag mal wieder eines seiner Gesetze zum Datensammeln als verfassungswidrig um die Ohren gehauen hatte, muss sich der Friedrich zur Beruhigung was eingeworfen haben. Um von seiner höchstrichterlichen Ohrfeige abzulenken, stürzte er sich direkt auf Deutschlands derzeit liebsten Prügelknaben, Griechenland. Während seine eigene Koalition bemüht war, eine Mehrheit für das nächste Rettungspaket zusammenzutrommeln, empfahl Friedrich den Griechen einen freiwilligen Austritt aus dem Euro. Wörtlich sagte er, Ich rede nicht davon, Griechenland rauszuschmeißen, sondern Anreize für einen Austritt zu schaffen, die sie nicht ausschlagen können. Schöner hätte das kein Mafia-Pate formulieren können. Man kann sich so richtig vorstellen, wie Hans-Peter Friedrich nach einem Eklat auf einem Familienfest den von seiner Tochter angeschleppten, inakzeptablen Schwiegersohn beiseite nimmt und fragt, »Hey, was kostet mich das, wenn du dich hier nie wieder sehen lässt?« Da verabschieden die Griechen ein Sparpaket nach dem anderen. Sie sind bereit, die kleinen Leute im Land zu zwingen, den Gürtel so eng zu schnallen, dass die sich nicht mal mehr die Hose leisten können, die der Gürtel hochhalten soll. Und dann müssen die sich von einem Lebewesen, das als deutscher Innenminister nicht mal erkennt, wann ein Gesetz gegen die Verfassung verstoßt, sagen lassen, verpisst euch. Prompt musste Mutti Merkel, die ja schon mit ihrem Vizekanzler Rösler mehr als geschlagen ist, einen weiteren Minister von seinem Trip runterholen. Ausgenüchtert erklärte Friedrich der Gernegroße dann am Montag, dass das alles nicht so gemeint gewesen sei. Natürlich zweifle er überhaupt nicht am Rettungskurs der Kanzlerin. Er habe nur eine Botschaft an die Griechen senden wollen. Und das ist ihm ja auch prima gelungen. Ob Griechenland gerettet werden kann, kann ich nicht beurteilen. Aber festzustehen scheint, dass Hans-Peter Friedrich definitiv nicht mehr zu retten ist. Bis neulich. Ja, die Hose, die haben sie gar nicht mehr. Den Gürtel der Hose so eng schnallen, dass man die Hose gar nicht mehr hat. So sieht's aus in Griechenland. Das verlangen sie, diese Heuchler und Abzocker. Tausend Tränen sind gefallen, alle am Boden zerschellt. Wie viele Worte nicht gesprochen und dich trotzdem bloßgestellt. Das liegt alles einfach vor mir und prasselt auf mich ein. Wie ein Regen, der schon morgens auf meine Fensterscheibe prallt. Das war das letzte Mal, das letzte Lied. Das war das letzte Mal, dass ich dir sah, wie sehr ich dich geliebt hab, du mir gefehlt hast. Ich wieder an dich denke und wieder Zeit verschenk. Mach gute Miene zum bösen Spiel. Ich such mal wieder nur die Schuld bei dir. Ich träum am Tag mehr als wenn ich schlaf. Wer hat sich das ausgedacht? Das war das letzte Mal, das letzte Lied. Das war das letzte Mal, dass ich dir sah, wie sehr ich dich geliebt hab, du mir gefehlt hast. Ich wieder an dich denke und wieder Zeit verschenk. Das war das letzte Mal, das letzte Lied. Das war das letzte Mal, dass ich dir sah, wie sehr ich dich geliebt hab, du mir gefehlt hast. Ich wieder an dich denke und wieder Zeit verschenk. Was sieht da nur herauf, dass du das kommen siehst? Red dich bitte jetzt nicht auf. Hör auf mir die Worte zu verdrehen, zu verdrehen. Das war das letzte Mal, das letzte Lied. Das war das letzte Mal, dass ich dir sah, wie sehr ich dich geliebt hab, du mir gefehlt hast. Ich wieder an dich denke und wieder Zeit verschenk. Das war das letzte Mal. letzte Mal, dass ich dir sag, wie sehr ich dich geliebt hab. Du mir gefehlt hast, ich wieder an dich denke. Wieder Zeit verschenkt, wieder Zeit verschenkt, und wieder Zeit verschenkt. Christian Wolff wurde mit dem großen Zapfenstreich verabschiedet. Da war ordentlich die Bundeswehrkapelle vor dem Schloss Bellevue am Musizieren. Es waren auch viele Protestierer da. Es gab eine Demo gegen die korrupten Politiker. Es wurden auch Schuhe in die Luft gehalten nach arabischem Muster gegen Wolff und die Korruption. Der nächste, der jetzt kommt nach Wolff, ist ein Mann. Den hören wir erstmal im O-Ton. Das ist ein Mann, der zum Beispiel so schöne Dinge empfiehlt wie bombardieren, bombardieren, bombardieren ist gut. Irak, Iran, Afghanistan. Er ist also ein Freund der Bombardierungen, um jeden Preis. Ein Mann, der aus der evangelischen Szene der DDR kam, dort ein relativ gutes Leben führte, natürlich auch von der Stasi versucht wurde. Die Stasi hat ihn in Versuchung geführt, aber nach eigenen Angaben hat er widerstanden. Dieser Mann, dann auch jahrelang Großinquisitor, der spricht einmal über die kapitalistische Vereinzelung und Entfremdung. Hören wir mal, was er da zu sagen hat. Joachim Gauck, der zukünftige Bundespräsident. Wie man niemals verzichten will. Als ich meine Erinnerungen aufgeschrieben habe, habe ich mich gefragt, woher kommt eigentlich das, dass du manchmal traurig bist, so eine tiefe Traurigkeit mich anweht, denn ich bin doch glücklich. Ich bin doch tatsächlich glücklich und froh, dass die Freiheit gesiegt hat und die Demokratie. Und dann bin ich darauf gekommen, dass wir unter dem Druck von außen alle Beziehungen, die wir zu unserem engeren Umfeld hatten, dass die von besonderem Wert waren. Dass du, ähnlich wie Menschen, die im Schützengraben oder in einer Krisensituation in der Flut sind oder die sich bei einem Brand helfen müssen, dass du unmittelbar auf Mitmenschen angewiesen bist. Wenn du in der Fülle lebst und alles kaufen und haben kannst und hingehen kannst, wo du willst, ist das weniger wichtig. Und nun haben wir die Beobachtung gemacht, dass sowohl in der Kirche wie dort, wo Menschen gemeinsam musiziert haben oder wo sie in einem Zirkel waren, wo sie Bücher gelesen haben oder geschrieben haben, ja, dass alle diese menschlichen Bindungen wichtig waren und ganz pragmatisch, es gab zu wenig von den Waren, die man brauchte. Ob es nun Autoreifen oder Autos waren, Mauerziegel oder Zement. Und immer musstest du jemanden kennen. Also so ist einmal die Bedeutung als Beistand, aber auch die Bedeutung eines Netzwerkes, das Mängel ausgleicht. Und wenn diese beiden Erfahrungen über Jahrzehnte mit dir leben und dein Leben bestimmen, kommst du in die Freiheit. Und plötzlich ist da ein großer leerer Raum um dich herum. Du sagst, wozu brauche ich denn noch die anderen Menschen? Aber das wünscht sich keiner, den Schützengraben oder den Brand oder die Flut. Meine Damen und Herren, das war eine Begegnung mit Joachim Gauck. Albern ist aufgetaucht in einem etwa zweistündigen Gespräch. Und da gab es auch viele Äußerungen dazu, dass ich protestierende Bürger toll finde. Ich finde sie wichtig. Ich mag Menschen, die sich von den Zuschauerrängen weg auf die Handlungsebene begeben. Dann gibt es aber Elemente, die ich als albern bezeichnet habe. Besetzt die EZB. Ja, was wollen wir da drin? Wollen wir ausgerechnet EZB abschaffen? Was ist der politische Sinn davon? Ich kann keinen erkennen. Das ist das eine. Das zweite, wenn politische Reaktionäre in Rot sagen, jetzt kommt die antikapitalistische Revolution, jetzt wollen wir doch mal mit dem Systemwechsel anfangen. Dann schaue ich mich um Wo hätten Kommunisten schon jemals irgendwo ein System hingestellt, wo mehr Wohlstand, mehr Bürgerrechte, mehr Menschenrechte und mehr Rechtsstaatlichkeit existiert hat? Ich sehe es nicht. Sie wollen uns irgendwo hinlocken, wo Sie schon mal waren, aber ich nicht noch einmal sein möchte. Und das, da ist albern eigentlich noch ein schwacher Ausdruck. Ja, wir sehen also, der Mann ist Kronzeuge. Er ist Kronzeuge gegen jede Art von kommunistischen Experimenten. Er hat das ja alles erlebt. Er hat es auch sehr gut überlebt. Er hat das wirklich vielleicht zu gut überlebt. Ja. Er wurde ja nicht gefoltert oder verschleppt. Wie heißt er nochmal? Gaukler? Gauk. Ah, Gauk nur. Ja, Gaukler. Ja, ja. Also bei jedem Wort, das er sagt, merkt man ne, den Hass auf alles, was irgendwie ein bisschen links ist. Ne? Ja, aber eine Sache fand ich interessant, ne, wenn er sagt, er hat sich in seinen Erinnerungen die Frage gestellt, woher kommt meine Traurigkeit? Ich meine, das sollten wir uns vielleicht alle ab und zu wieder fragen. Also für mich, meine Traurigkeit kommt eher daher, dass man sich solche Leute anhören muss und so einen Quatsch anhören muss, wie er hier von sich gibt. Ne? Ein richtiger Kommunistenfresser. Und er ist noch einer der Gebildeteren. Er gehört noch zu denen, die immerhin noch ein bisschen Niveau haben. Er drückt das ja alles sehr, sagen wir mal, elegant aus. Er ist ja rhetorisch auch ziemlich begabt. Er kommt ja aus einem Pfarrerelternhaus. Er ist ja dieser, genau wie Angela Merkel, die kommt ja auch aus ostevangelischen Pfarrerverhältnissen. Und da lernt man vielleicht so etwas. Da lernt man vielleicht in diesem Ton zu reden, in dieser Anklage, ohne jetzt genau, sagen wir mal, polemisch oder bösartig zu werden, doch immer diesen sorgenvollen, anklagenden Unterton zu haben, die ein Herr Wolf Biermann auch jahrelang feilgeboten hat in den deutschen Medien, diesen Unterton, alles was links ist, du Genosse, du kannst mir doch hier nichts sagen, ich habe das doch alles erlebt. Mit diesem Ton hat man versucht, jeden systemkritischen Gedanken praktisch in die DDR-Ecke erst zu drängen und da dann mit einem riesigen Knüppel kaputt zu hauen. Und genau diese Richtung folgt natürlich auch dieser Joachim Gauck alias der Gaukler. Ja, also dieses Syndrom, ja, das findet man ja nicht nur in der Ex-DDR, sondern auch in praktisch allen sogenannten Ostblockstaaten heute, nach der Wende, nach 1989. Und darauf bezieht er sich natürlich jetzt, dieser Gauck, wenn er sagt, Freiheit und Demokratie haben doch gewonnen. Ne? Nur er ist einfach unfähig, sich die Frage heute nochmal zu stellen, angesichts dessen, was im Moment abläuft. Haben wirklich Freiheit und Demokratie gewonnen? Das würde der gar nicht verstehen, wenn man das auf heute bezieht. Der Spiegel schreibt hierzu mit einem sehr sarkastischen Unterton. Zwei Menschen aus ostdeutschen Pfarrhäusern stehen künftig an der Spitze des Staates. Angela Merkel und Joachim Gauck. So wird die evangelische Kirche der DDR zur Kaderschmiede der Bundesrepublik. Gauck ist anders als Merkel, heißt es in dem Artikel. Und Merkel ist anders als Lieberknecht, ein anderer Pfarrer, den sie nennen. Aber sie haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Es gibt in diesem Milieu eine kollektive Erinnerung an die Welt der evangelischen Kirchendiener und diese Erinnerung prägt die Menschen und damit prägt sie auch die deutsche Politik. Deutschland ist Pfarrhausland, deshalb lohnt es sich anzuschauen, wie die Pfarrer und Pfarrerskinder gelebt haben und was dieses Leben aus ihnen gemacht hat. Man sieht dann also Fotos aus der Heimat von beiden, von Merkel, sowohl Merkel als auch Joachim Gauck. Die Reportage ist sehr interessant. Ich kann Ihnen nicht alles weder zitieren noch erklären. Ich kann es nur empfehlen zu lesen. Als Tenor wird da gesagt, dass diese Leute doch, und da kann man vielleicht sogar zustimmen, man kann sagen, dass sie doch irgendwo ehrlichere Menschen sind als unsere zynischen Westpolitiker. Das ist ungefähr der Unterton dieser ganzen Story über die Pfarrerskinder. Und dass die Deutschland nun ein neues Gesicht geben. Die große Idee dieser Protestanten ist eine andere Freiheit, so heißt es in dem Artikel. ausgehend. Pfarrer Gabriel kann nicht oft genug betonen, wie wichtig Martin Luthers Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen für ihn und seine Kirche ist. Luther schrieb, Zitat, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Das ist ungefähr die Ideologie oder der Ethos der Pfarrerkinder in der DDR. Frei, aber trotzdem allen untertan. Solange wir nichts Besseres haben, bevorzuge ich vielleicht diese Pfarrerskinder als irgendeinen zynischen Großindustriellen aus Bayern oder dem Rheinland, der vielleicht doch noch mehr so aus der Hitler-Schmiede stammt oder aus einem Elternhaus, die den Nazis sehr nah waren und diesen Nazi-Ton noch irgendwo mitschleppt. Das ist natürlich auch ein deutsches Phänomen, das man beachten muss in der Politik. Volker Pispers hat natürlich zu allem was zu sagen. Gott sei Dank, wir freuen uns. Und hören wir mal, was er über Joachim Gauck und die Occupy-Bewegung sagt. Wir haben es ja gerade gehört. Für Gauck ist die Occupy-Bewegung ja, sagen wir mal, eine Bewegung von kranken, irregeleiteten Stalinisten, Neostalinisten, die eigentlich seine schöne Freiheit, seine Pfarrerhausfreiheit, die Pfarrhausidylle zerstören wollen. Die wollen in seinen Pfarrhausgarten pinkeln, ins Weihwasserbecken pinkeln und alles das, was er erkämpft hat, durch geduldiges Zuhören und durch Nachgeben und durch sich Anpassen in der DDR erkämpft hatte, all das wollen die jetzt zerstören. Volker Pispers. Nicht ist schon wieder Dienstag. Getreu dem Motto, dass in unseren Medien jedes Würstchen seinen Senf dazugeben darf, hat jetzt auch der ehemalige Bundespräsidentenkandidat Joachim Gauck zu den weltweiten Protesten gegen die Machenschaften der Banker und Spekulanten Stellung genommen. Und wenn man so liest, was der Herr Pastor und zeitweilige Bundespräsident der Herzen als ausgewiesener Fachmann zu dem Wirtschaftssystem, das gerade vor unser aller Augen zusammenbricht, zu sagen hat, dann müssten SPD und Grüne heute eigentlich auf Knien dafür danken, dass die Linkspartei damals seine Wahl zum Bundespastor verhindert hat. Es erweist sich wieder mal, was zu viel Verehrung und Anbetung aus einem Pastor machen können. Während Politiker aller Parteien und selbst Großanleger wie der amerikanische Börsenguru George Soros zumindest Verständnis für die Proteste heucheln, hält unser Gaukler vor dem Herrn den Traum von einer Welt, in der man sich der Bindung von Märkten entledigen könne, für eine romantische Vorstellung. Mit Blick auf die Proteste gegen Stuttgart 21 warnt der Mann, der die DDR eigenhändig zur Strecke brachte, vor einer Protestkultur, die aufflammt, wenn es um den eigenen Vorgarten geht. Die deutsche Neigung zu Hysterie und Angst nennt er abscheulich. Dass die übergroße Mehrheit der Deutschen erstaunliche Ruhe bewahrt, während die allwissenden Marktteilnehmer die Börsen in hysterische Wechselbäder tauchen, geschenkt. Dass die Menschen, die wie Zeche für die hemmungslose Gier der modernen Raubritter in Nadelstreifen werden zahlen müssen, gar keine Vorgärten haben, um die sie Angst haben könnten, noch geschenkter. Was schert das alles einen Mann, der als Funktionär, egal ob im Kirchen- oder Staatsdienst, wohl immer Zeit genug hatte, seinen Vorgarten tipptopp in Ordnung zu halten? Die Antikapitalismusdebatte hält er gar für unsäglich albern. Da ist er ganz bibelfest. Gebt dem Banker, was des Bankers ist, und gebt Gott, was Gottes ist. Auf Deutsch, die Angst der Leibeigenen vor Armut ist abscheulich, denn ihre Seele gehört doch dem Herrn. Und vom Kapitalismus profitierende Gestalten wie Joachim Gauck leben angstfrei in dem Wissen, dass sie weder in dieser noch in einer anderen Welt jemals für ihr Reden und Handeln zur Verantwortung gezogen werden. Und das ist wirklich unsäglich, wenn nicht sogar abscheulich. Bis neulich. Alles wunderbar, ich stehe mir sparen an der Kassen, die keine Sämler. Hab ich doch bei mir und noch gut, dann oberst du erwischt. Mit einem Held von der Seite lässt sich heute aus der Fisch. Kann ich sein, wie wieder eine Klang. Zwei Olli, meine Grenze, wir werden aufs Umfang. Aus dem letzten Taschen zippe ich noch ein Zeug aus der Quark. Dann da steh mir ganze Summe aus der Ferne in der Kamp. Mit der allergrößten Laut schau ich um mich zu dir. Holt der Zehner oder Zorn, drückst am Eifel in dir. Doch der Schatten ist so groß, Gott sind überschicken. Weil der Geld ist gar nicht aus, du wirst der Zehner noch sein. Mit der allergrößten Laut schau ich um mich zu dir. Holt der Zehner oder Zorn, drückst am Eifel in dir. Schatten ist so groß, Gott ist überschicken. Aber bei der Geld ist gar nicht aus, du wirst der Zehner noch sein. ganz dumm. Alles tut mir weh, die Prinzessin immer da und die letzte noch bei sie. Wir fühlten ein Viertel Leute wie eine Mädel, eine Schiene. Wir wollten schon zur Sache, soweit es gar nicht käme, raus am Ausgang. Hier ist schon probiert, da hängt der Automat, der dich parisiert. Zehner rein, die Zehner lass ich, ja, da wirst du ja sehen. Kann ich da, was ich möchte, meine Zehner. Alle Füße nach und schau, ich jung bin zu dir. Was ist Zehner, alle Zahn, ich sag, mein Blick, wir. Doch der Schatten ist zu groß, kannst du es überschenken. Weil der Geld ist gar nicht aus, du wirst du Zehner, wie gesagt. Bin da alle Füße nach und schau, ich jung bin zu dir. Was ist Zehner, alle Zahn, ich sag, mein Blick, wir. Doch der Schatten ist zu groß, kannst du es überschenken. Aber weil der Geld ist gar nicht aus. Ja, nachdem man im Kapitalismus ja mit allem spekulieren kann, darf, fast muss, vielleicht könnten wir ein neues Wertpapier kreieren. Wetten darauf, wie lang der im Amt ist, noch, nachdem sein Vorgänger ja durch einen Korruptionsskandal gehen musste. Ist das bei ihm auch zu erwarten, sowas, bei diesem Gauck? Oder noch nicht, vielleicht ist er noch zu kurz. Das werden die Geheimdienste entscheiden. Wenn die was finden oder was haben schon irgendwo im Petto, dann werden die das bei irgendeiner Gelegenheit rausholen und in die Medien bringen. Solange kein Interesse besteht, wird gegen den Mann auch nicht vorgegangen. Also ich also ich hätte nichts dagegen, wenn der übermorgen schon wieder weg wäre. Ne? Also hoffen wir, dass er selber Auto fährt und dann zum Beispiel irgendwann mal, wenn er auf der Straße gezwungen wird, durch einen weißen Pfeil auf dem blauen Verkehrsschild nach links abzubiegen, dass er dann einen Herzinfarkt kriegt. Irgend sowas könnte ja passieren. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Radio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 10. März 2012, die vermischten Katastrophen und kommentierten Meldungen im Niemandsland. Da ist zuerst einmal zu vermelden, dass wir morgen den ersten Jahrestag der Atomkatastrophe von Fukushima begehen und dass wir hoffen, dass es zu weltweiten Anti-Atom-Protesten kommt gegen diese gefährliche, menschenverachtende Energietechnologie, an der einige reich werden, aber an der die Welt kaputt gehen wird, gnadenlos. Tausende und zigtausende Jahre wird der Planet verstrahlt bleiben durch diese unverantwortliche Technologie. Dann haben wir eine Meldung aus Syrien. Volksaufstand in Syrien. UN-Sondergesandter Annan trifft Assad. Der UN-Sondergesandte Annan will heute in Damaskus Präsident Assad treffen. Annan soll eine Waffenruhe in den Kämpfen zwischen Sicherheitskräften und Aufständischen erreichen. Außenminister Westerwelle erwarte vom Sicherheitsrat, Zitat, endlich Bewegung zur Unterstützung des syrischen Volkes. Sie wollen wahrscheinlich die Libyen-Kiste wiederholen. Das hatte ja so schön geklappt. Libyen wurde ja mit NATO-Bomben freigebombt für die internationalen Märkte. Gaddafi gelyncht und ein ähnliches Schicksal erwartet natürlich auch Assad. Der wird dann von irgendeinem dahergelaufenen Söldner wahrscheinlich totgetrampelt und sodomiert. Die militärische Operation führt zum Flächenbrand, das ist klar. Angesichts der Nachrichten aus Syrien mehren sich Rufe nach einem militärischen Eingreifen des Auslands. Vor allem, und jetzt das hochdemokratische Saudi-Arabien macht sich dafür stark, dieses Musterregime, dieses Musterland an Menschenrechten und Freiheit macht sich stark dafür, den syrischen Präsidenten tot zu prügeln. Den Saudis kommt der Aufstand gegen Assad gerade recht. Jawohl. Um von ihrem eigenen Schmutz und ihrem eigenen Faschismus abzulenken. Das sind also die Menschen und das ist ungefähr die politische Qualität, die hinter den Unterstützern der Aufständischen gegen den syrischen Präsidenten Assad stehen. Saudi-arabische Wahhabisten und Fundamentalisten. Nach dem Fall der Widerstandshochburg Baba Amr in Homs gibt es Berichte über Unterstützung der Aufständischen durch Frankreich. Aha. Übrigens, ein US-Senator fordert natürlich immer irgendeine Militärintervention, allein um die Rüstung anzukurbeln. Ein Monat lang hat der erbitterte Widerstand im Stadtteil Baba Amr in Homs gegen die syrische Armee angehalten. Berichten des französischen Internetportals Voltairenet.org zufolge sollen die Aufständischen auch moderne Waffen, aha, wie die Milan-Panzerabwehrrakete eingesetzt haben. Diese Lenkwaffe aus deutsch-französischer Produktion soll aus den Beständen des Golfemirats Katar stammen. Die Freunde von FC Barca. FC Barca bombt also indirekt mit in Syrien. Das Golfemirat Katar engagiert, das sich gemeinsam mit Saudi-Arabien, dem, wie gesagt, dem demokratischen Musterland, in der Arabischen Liga für Waffenlieferungen an die Gegner des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad stark macht. Unter Berufung auf sehr verlässliche offizielle Quellen in Paris berichtet Voltairenet.org auch, dass Elitesoldaten des französischen Geheimdienstes den Aufständischen in Baba Amr, ähnlich wie im vergangenen Jahr in Libyen, mit Rat und Tat zur Seite gestanden hätten, unter anderem bei der Handhabung und dem taktischen Einsatz der Milan-Raketen. Das würde erklären, weshalb die Kämpfe doch so lange gedauert haben und für beide Seiten so verlustreich waren. Die konservative britische Tageszeitung The Telegraph meldete am Montag, dass in Homs 13 französische Offiziere von syrischen Regierungssoldaten gefangen genommen wurden. Der Bericht geht zurück auf Recherchen des libanesischen Daily Star. Damaskus hüllt sich in Schweigen. Laut Voltairenet.org will die syrische Regierung die Sache ohne Öffentlichkeit regeln, um auf diese Weise ein Maximum an Konzessionen von Präsident Nicolas Sarkozy zu erhalten, der kurz vor der Wahl steht. Von Paris werden derweil alle diesbezüglichen Berichte natürlich dementiert. Mit dem Fall des Stadtviertels Baba Amr, der Hochburg des Aufstands gegen die Assad-Regierung, scheint das Rückgrat der sogenannten Freien Syrischen Armee, FSA, in der sich schwer bewaffnete Islamisten aus Syrien und anderen arabischen Staaten neben Deserteuren und westlichen Beratern tummeln, gebrochen. Vergleichbare Widerstandszentren wie Baba Amr, wo die FSA auch die Unterstützung großer Teile der lokalen Bevölkerung hatte, gibt es nicht. Westliche Politiker sehen denn auch die Möglichkeit für einen Regimewechsel in Damaskus mittlerweile dahinschwinden. Ein Zeichen dafür ist auch, dass sie so hochkarätige Diplomaten wie Kofi Annan hinschicken, um zu verhandeln. Bisher wollten sie nicht verhandeln, sie wollten einfach nur, dass dieser Mann abhaut, zurücktritt oder sich lynchen lässt. Aber sie wollten nicht mit ihm reden. Nun reden sie mit ihm, eben weil ihre eigene Söldnertruppe ist mittlerweile entwaffnet worden. Zumindest in Homs. Auch der US-Nachrichtensender CNN sieht für den Regimewechsel in Damaskus mittlerweile schwarz. Schuld daran, Achtung, sei die Administration von Präsident Barack Obama. CNN listete am vergangenen Freitag 6 schwere Fehler auf und erklärte, weshalb Washington nun nur noch wenig Spielraum habe. Wenig Spielraum natürlich, um Syrien zu übernehmen. Erstens sei Obama in der Beurteilung der Überlebenschancen von Assad vielleicht doch zu naiv und optimistisch gewesen. Zweitens habe sich die US-Administration mit ihrer offen gezeigten Abneigung gegen die Umsetzung der von ihr geäußerten Drohungen ihre eigenen diplomatischen Möglichkeiten verbaut. Drittens habe US-Außenministerin Hillary Clinton nach den blutigen Bombenanschlägen auf Zivilisten in Damaskus und Aleppo die syrische Opposition mit Schmutz beworfen, als sie die Frage stellte, ob US-Hilfe für die syrische Opposition nicht auch Hilfe für Al-Qaida und Hamas bedeutete, die ebenfalls mit den Regierungsgegnern zusammenarbeiten. Gute Frage, aber wurde ihr von rechtsradikalen Amis und der rechtsradikalen Presse krumm genommen. Besonders negativ bewertete CNN die Unfähigkeit der Obama-Regierung, die Stützpfeiler des Assad-Regimes, Iran und Russland, davon zu überzeugen, dass ein neues Syrien ohne Assad auch für sie besser wäre. Und fünftens, selbst wenn die Russen niemals Assad fallen lassen, was ist mit den Chinesen, fragte der Sender. Aber Washington habe kaum Anstrengungen gemacht. Peking, Achtung, für die syrische Opposition zu gewinnen, das heißt für einen syrischen Militärschlag. Zu guter Letzt wird Obama vorgehalten, gegenüber der Führung der Freien Syrischen Armee zu zurückhaltend gewesen zu sein und stattdessen den zivilen syrischen Nationalrat unterstützt zu haben. Was auch immer diese Organisationen sein wollen, von einem können wir ganz sicher ausgehen. Demokratische Menschen mit tollen politischen Ideen, wie wir uns das vielleicht vorstellen, das sind sie garantiert nicht. Das sind wahrscheinlich neue Warlords, die in neue Positionen drängen. Dabei sei es höchst zweifelhaft, ob der aus total zerstrittenen Exilianten bestehende Nationalrat tatsächlich die Syrer vor Ort repräsentiert. Gut, jetzt, worum es gefallen ist, gäbe es für Obamas Syrien-Politik keine guten Optionen mehr, nur schlechte und noch schlechtere. Um noch zu retten, was zu retten ist, forderte der einflussreiche US-Senator John McCain am Montag, ein weiterer Rechtsradikaler, einen sofortigen Bombenkrieg gegen Syrien. Wir müssen Syrien vernichten und unbedingt von der Landkarte verschwinden lassen. Das ist ungefähr die Tonart, mit der diese Leute Politik machen. Jawohl. Schauen wir weiter, was so passiert ist. Mindestens 10 Tote bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen. Erst tötete die israelische Armee den Anführer einer militanten Palästinensergruppe durch einen gezielten Raketenanschlag auf sein Auto. Tolle Heldentat. Dann eröffneten radikale Palästinenser das Feuer Richtung Israel, worauf Israel mit weiteren Luftangriffen reagierte. Mindestens 10 Palästinenser wurden natürlich getötet. Nach dem griechischen Schuldenschnitt, der Schuldenschnitt für Griechenland stellt nach Ansicht des internationalen Derivatenverbandes, sowas gibt's, mein Gott, es gibt einen internationalen Derivatenverband, toll, ein sogenanntes Kreditereignis da. Oho. Damit werden Kreditausfallversicherungen fällig, mit denen sich einige griechische Gläubiger abgesichert hatten. Größere Auswirkungen auf die Finanzmärkte werden nicht befürchtet. Was bedeutet das für die Rentner? Griechenlands Finanzminister Venizelos hat sich bei den privaten Gläubigern für ihren Verzicht bedankt. Diese Dankbarkeit teilen nicht alle Griechen, denn auch Rentenfonds haben ihr Geld in Staatsanleihen angelegt und dadurch wird der Schuldenschnitt für viele auch zum Rentenschnitt. Ein toller, heimtückischer, perverser Plan. Das heißt, die Rentenfonds wurden wahrscheinlich ohne das Einverständnis der Rentner dem, sagen wir mal, Spekulationszyklus der Börse unterworfen, damit auch in dieses ganze perfide, diabolische Finanzsystem eingespeist und jetzt kriegen die Rentner eben auch ihre Renten beschnitten. So toll sieht das aus, was die uns da als Rettung verkaufen. Griechenland-Rettung. Dann eine Nachricht aus Polen. Die Polen sind ja immer für eine schlechte Nachricht gut, beziehungsweise eine konservative bis reaktionäre Nachricht. Ich glaube, in Polen macht auf mich immer so den Eindruck eines großen nationalen Gesamt-Gauk. Ein Gesamt-Joachim Gauk, der Polnisch spricht. Polen blockiert neue EU-Klimaziele. Was haben wir nicht schon alles von Polen gehört, was die alles blockieren? Die wollen den Raketenschirm, die wollen die Homosexuellen ausgrenzen, die wollen. Alles, was katholisch und rechts ist, das passt denen gerade. Und was den Amis gefällt, natürlich. Polen hat eine Einigung auf weitere europäische Klimaschutzziele vorerst verhindert. Beim EU-Umweltministertreffen in Brüssel legte das Land sein Veto gegen zusätzliche CO2-Sparziele für die Jahre 2020 bis 2050 ein. Alle übrigen 26 EU-Länder stimmten dafür. Der Streit muss nun Chefsache auf dem EU-Gipfel im Juni sein. Einigte sich mit tausenden Zivilklägern so auf Zahlungen von insgesamt rund 7,8 Milliarden Dollar. Nach der Explosion der Bohrinsel Deep. Ja, das war unser kleiner. Da habe ich den falschen Fehler hochgezogen. Das war die Nachricht von letzter Woche. Das Bundeskriminalamt. Vielleicht nur noch ein paar kleine Einsprengsel. Heute merke ich, das Reden fällt mir nicht gerade leicht. Deshalb werde ich es nicht so lang ausdehnen, weil mir gestern irgendein brutaler Virus in den Hals gesprungen ist, als ich Unterricht gegeben habe. Und in der Schule, durch die Klimaanlage, werden natürlich die Erkältungsviren, die Grippeviren, durch das ganze Gebäude gepustet. Eine Meldung, Themenwechsel. 234.587 Sprachschüler besuchten im vergangenen Jahr Deutschkurse an den insgesamt 150 Goethe-Instituten. Goethe-Instituten. Werner, wie heißt das? Goethe oder Goethe? Goethe. GUET oder GUERTE, an den GUERTE-GUET-Instituten in 93 Ländern der Welt. Das sind fast 8% mehr als 2010. Es ist die höchste Teilnehmerzahl in der Geschichte des Kulturinstituts. Der Deutschboom ist auch eine Folge der Wirtschaftskrise. Es seien vor allem junge Leute, die Interesse an Deutsch als Fremdsprache entwickelten. Das sagt der Präsident des GUET-GUERTE-GUERTE-GUERTE-Instituts, Klaus-Dieter Lehmann. Nicht, weil sie alle GUERTE oder Eskier, das war der andere Klassiker aus Weimar, Eskier, im Original lesen möchten, sagte Lehmann, sondern weil sie im Beruf weiterkommen wollen. Die größten Zuwachsraten bei Sprachkursteilnehmern gab es an Goethe-Instituten, GUET-Instituten in Südwesteuropa. Rekordhalter ist Spanien mit 25%. Erlegte Frau Thatcher mit einem einzigen Schuss 5 Pinguine, die sie irrtümlich für argentinische Oberkellner hielt. Und nun eine Meldung vom Sport. Der weltbekannte Bergsteiger Reinhold Messner brachte seine Frau in die Eiger Nordwand zur Entbindung. Kurios, was Herrn Wolf für Freunde auf den Plan treten. Der Spiegel schreibt dazu, ein seltsam geteiltes Deutschland gibt es. Viele Bundesbürger neiden Christian Wolf den Ehrensold. Ja, die neiden ihm den Ehrensold. Also die 900.000 Euro, die der Mann da kriegen soll, die wollen sie ihm nicht gönnen. Pfui Teufel. Viele Migranten trauern, weil ihr größter Verbündeter abgetreten ist. Es ist eine merkwürdige Front, die dieser Tage durch Deutschland verläuft. Viele Bürger verbinden mit dem Namen Wolf inzwischen vor allem eine Kreditaffäre, Luxusferien auf Sylt und eine zu große Nähe zu Leuten mit viel Geld. Laut Deutschland-Trend der ARD halten es 84% der Befragten für falsch, dass das Staatsoberhaupt AD den Ehrensold in Höhe von, ich habe mich versprochen vorhin, 199.000 Euro jährlich erhält. Unter Migranten hat das Image des Niedersachsen dagegen nicht gelitten. Er ist nach wie vor eine der beliebtesten deutschen Figuren, politischen Figuren bei türkischen Migranten. Das sagt Kenan Kolat, der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland. Wolf habe vor allem Einwanderern aus islamischen Ländern die Anerkennung zuteil werden lassen, die ihnen gefehlt habe. Wir wissen ja, Wolf hatte einmal geäußert, dass der Islam Teil der deutschen Kultur sei. Das hat man ihm natürlich nicht verziehen von rechter Seite, aber die Migranten haben sich ganz toll gefreut. Das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium. Dann als letztes Thema geht es darum, ob die Frauen in Kabul nun frei sind. Über 10 Jahre Militärintervention und was ist nun passiert? Was der CDU-Politiker Heiner Geißler noch am Sonntag als Befürchtung für den Fall eines schnellen Abzugs der NATO-Truppen aus Afghanistan äußerte, nämlich, dass die Frauen des Landes in ihren eigenen Häusern nicht mehr sicher sein würden, hat der afghanische Präsident von Gnaden der Besatzungstruppen, Hamid Karzai, wenige Tage vor dem vorgestrigen Internationalen Frauentag ausdrücklich gebilligt. In einem von Karzai veröffentlichten Edikt des religiösen Ulema-Rates, das heißt es, das Schlagen und Drangsalieren von Frauen sei verboten. Toll. Aber Achtung, wenn es dafür keinen Grund gäbe, der mit dem islamischen Recht der Scharia vereinbar sei. Weibspersonen hätten den Anweisungen und Verboten der Scharia zu gehorchen. Dazu gehöre die Verschleierung. Außerdem dürften Frauen in der Ausbildung, im Büro, beim Einkaufen oder auf Reisen keinen Umgang mit fremden Männern haben. Polygamie, viel Weiberei sei dagegen erlaubt. Mit der Behauptung, man wolle eben solche Zustände beseitigen, hatte die rot-grüne Bundesregierung im Herbst 2001 für die deutsche Beteiligung am Afghanistan-Krieg geworben. Afghanische Frauenrechtlerinnen wie Malalai Joya, der als NATO-Gegnerin der Friedensnobelpreis bisher verwehrt blieb, entlarvten die regionalen Verbündeten der NATO als fundamentalistische Warlords, die zwar in Rivalität zu den Taliban stünden, jedoch deren Brüder im Geiste seien. Das Ende. Das Massenmedium. Das heißt Brüder im Geiste der Talibanen. Yulia, die 2005 als jüngste Abgeordnete ins afghanische Parlament einzog, wo sie nach einer gewagten Rede als Hure beschimpft und suspendiert wurde, lebt heute im Untergrund und muss von Bodyguards beschützt werden. Bei Auftritten im Ausland fordert sie den Abzug der Besatzungstruppen, was ihr wiederum die NATO übel nimmt. Die bekannteste afghanische Frauenrechtsorganisation RAWA, die nennt sich Revolutionary Association of the Women of Afghanistan, hatte schon am 14. September 2001 vor einem Militärangriff auf ihr Heimatland gewarnt. 3 Tage nach den Terroranschlägen von New York. Der Hauptverdächtige Osama Bin Laden sei der Goldjunge der CIA gewesen, hieß es in der RAWA-Erklärung. Die Frauenrechtlerinnen warfen der US-Regierung vor, den pakistanischen Diktator Mohammad Zia-ul-Haq in den 1980er Jahren bei der Gründung religiöser Schulen unterstützt zu haben, aus denen dann die Talibanen hervorgingen. Im Kampf gegen den Kommunismus galt der islamistische Fundamentalismus als kleineres Übel und wurde von den USA gegen die mit der Sowjetunion verbündete Demokratische Republik Afghanistan in Stellung gebracht. Deren Regierung hatte dort Zwangsehen verboten und Frauenrechte gestärkt. Nach dem Abzug der sowjetischen Truppen 1989 konnte sich die laizistische Regierung natürlich nicht mehr halten. Die Islamisten übernahmen Anfang der 1990er Jahre die Macht und verwehrten Frauen ab da Bildung und Arbeit. Die Feministinnen von RAWA organisierten in den Flüchtlingslagern und im Untergrund die Alphabetisierung von Mädchen und versuchten im Ausland Unterstützung für ihren Widerstand zu gewinnen. Nach den Anschlägen von New York 2001 blieb ihr Appell wirkungslos. Während wir zum wiederholten Male unsere Solidarität mit dem amerikanischen Volk ausdrücken und unsere Trauer um die Opfer und ihre Hinterbliebenen, glauben wir jedoch nicht, dass die Trauer des amerikanischen Volkes durch einen Angriff auf Afghanistan und die Tötung und der ruinierten und verzweifelten afghanischen Bevölkerung vermindert werden kann. Das erklärte RAWA vergeblich. Schaue vertrauensvoll in die Zukunft. We'll be right back. Niemandslandes, noch eine gute, dicke, fantastische halbe Stunde liegt vor uns. Können aber noch viel bringen. Wer erinnert sich noch an Bastian Sick? Wir hatten ihn hier im Niemandsland, wir haben natürlich auch einen Gruß von ihm. Und der Mann geht auf Tournee, beziehungsweise der ist schon unterwegs. Den Februar über ist losgegangen, im März. Zum Beispiel heute ist der 10. Heute am 10. März ist er in Karlsruhe im Kulturzentrum Tollhaus e.V. Dann geht's weiter am 11. Morgen ist er in Fulda, übermorgen in Köln, zwei Tage später in St. Louis, dann kommt Marburg, Glauchau, Dresden an die Reihe, dann geht's in Osten rüber, Dresden, Potsdam, Magdeburg, dann am 20.04. wird er in Berlin sein, 21. in Erfurt und so weiter. Die ganze Bastian Sick, nur aus Jux und Toleranz, nur aus Jux und Toleranz Tournee geht noch bis zum 13.05. Da wird das große Abschlusskonzert oder wie man das nennen soll, in Flensburg stattfinden im Deutschen Haus. Bastian Sick, ein paar Töne des Meisters bzw. des großen Gärtners der deutschen Sprache und der deutschen Wörter. Pintanza Contrabanda, 90.4 FM, del Vial da Barcelona. Als Kind habe ich es ja immer gehasst, wenn ich gefragt wurde, und was willst du mal werden, wenn du groß bist? Sag doch mal. Ich hatte keine Ahnung. Es gehört ja auch viel dazu. Viele Faktoren sind entscheidend bei der Berufswahl. Nicht? Also das Geschlecht natürlich, dann der Bildungsweg und natürlich auch der Name. Auch der Name spielt schon eine Rolle bei der Berufswahl. Also ich wusste als Kind zwar nicht, was ich werden würde, wenn ich mal groß bin, aber mir war schon ziemlich bald klar, nämlich seit ich Englischunterricht hatte, dass ich nur geringe Aussichten hatte auf eine Karriere als Arzt in England. Dr. Sick, das schied von vornherein aus. Ja, andere haben sich bei der Berufsentscheidung von ihrem Namen nicht beeinflussen lassen. So wie Herr Platt zum Beispiel. Der hätte alles Mögliche werden können, aber er fand, die Zeit sei reif für Reifen Platt. Wenn man sich den Beruf Metallbauer vorstellt und sich dazu einen Namen einfallen lassen sollte, was fiele einem da ein, Metallbauer? Da würde man vielleicht sowas denken wie, ach ihr, Armin Müller-Stahl, nicht? Oder Arnold Eisenträger. Alles okay, aber Sie kämen bestimmt nicht auf Josef Dotterweich. Naja, harte Schale, weicher Kern. Wer als Schrott geboren wird, ist ja auch ein beliebter Familienname, Schrott, der hat die Wahl zwischen schrottverarbeitenden Berufen, wie zum Beispiel Alteisenhändler, nicht? Und schrotterzeugenden Berufen, wie zum Beispiel als Betreiber einer Fahrschule, Schrott. Und richtig lustig wird es erst, wenn diese Fahrschule dann auch noch einen Crashkurs anbietet. Und wo wir gerade beim Verkehr sind, die RAF, die Rote Armee-Fraktion, hätte in den 70er Jahren diese Marburger Spedition gut gebrauchen können. Geiseltransporte. Hoffentlich haben die hinten ein paar Luftlöcher drin. Manch einer scheint sich dem, wofür er namentlich vorbestimmt ist, widersetzen zu wollen. So machte ein gewisser Herr Hering in Dresden kein Fischgeschäft auf, sondern eine Fleischerei. Der ist nun nicht Fisch, nicht Fleisch, ne? Tja, apropos Fleisch, erinnern Sie sich an den Gammelfleisch-Skandal vor ein paar Jahren? Nach langem Suchen hat die Polizei jetzt endlich den Herkunftsort des Gammelfleisches ausfindig machen können. Auf einem Parkplatz im Allgäu entdeckte sie nämlich folgenden Hinweis: Privatgrundstück, parken nur für Kunden der Metzgerei Gammel. Die Vegetarier versuchen ja immer, allen anderen den Fleischgenuss madig zu machen. Dieser Metzger hatte ganz gewiss andere Absichten. Metzgerei Made. Ja, Hoflieferant für das Dschungelcamp. Man kennt Ja-Sager und Hurra-Rufer, Menschen, die zu allem toll und prima sagen. Und dann gibt es eher so die Bedenkenträger, die sagen, ach, oder auch mal schade. Und die findet man zum Beispiel hier im Bestattungshaus, schade, in Guben in Sachsen-Anhalt. Welcher Name ist prädestiniert für ein Kosmetikstudio, meine Damen und Herren? Faltenfrei, tausendschön, ja, das wäre viel zu einfach. Nein, ich habe einen Namen gefunden, der eine wirkliche Herausforderung darstellt, wie sie sich treffender gar nicht ausdrücken ließe. Kosmetikinstitut von Anita Pickel. Ja, und so weiter. Das Video ist ziemlich lang, das ist über 10 Minuten. Sebastian Sick zeigt da in seiner PowerPoint-Show, die wir auch mal hier in Barcelona haben bewundern dürfen vor 2 Jahren. Da waren wir hier bei einer Veranstaltung des großen Sprachmagiers, wenn man den so nennen darf, und des Sprachverbesserers Bastian Sick. Jo, tolle Sache. Er zeigt da natürlich kuriose Namen im Deutschen. Ne? Wenn man Restaurant Made liest, dann geht man da nicht so gerne rein, aber solche Sachen gibt's. Jo. Manche wollen groß und stark sein, manche berühmt und reich. Und die Muskeln sollen hart sein und die Haut so kuschelweich. Viele wollen sexy sein, sie wünschen sich ein großes Glied. Viele wollen eine Koryphäe sein auf ihrem Spezialgebiet. Nur ich will gar nichts Besonderes sein, das weiß jeder, der mich kennt. Ich will nur wie die Deutsche Bank sein, freundlich und kompetent. Manche wollen unverwechselbar sein mit einer eigenen Identität. Sie sind ihrer Zeit voraus und kommen doch zu spät. Ja, viele wollen authentisch sein und sie sind sehr bemüht. Sie wären so gerne hungrig, doch es ist nur Appetit. Nur ich will gar nichts Besonderes sein, das weiß jeder, der mich kennt. Ich will nur wie die Deutsche Bank sein, freundlich und kompetent. Naja, ob der gute Fanny van Dan sich da nicht ein bisschen vertut. Freundlich und kompetent ist natürlich nur eine Seite. Aber er meint es natürlich auch ironisch. Fanny van Dan geht mit einer neuen Live-Platte auf Tour. Die Live-Platte heißt Fischsuppe. Fischsuppe. Butterbrot, Pudding, Fischsuppe. Auch wenn die Trackliste des neuen Albums von Fanny Van Dunn zuweilen an die Speisekarte eines gutbürgerlichen Restaurants erinnert, mit Kochen hat der Liedermacher wenig am Hut. Nur will die Deutsche Bank sein, freundlich und kompetent. Ich mache das nur, um meine Familie zu unterhalten, versichert Fanny Van Dunn. Wenn er im Titelsong eine verunglückte Kochaktion am heimischen Herd verarbeitet, dürfte das nicht nur Frau und Kinder, sondern auch seine Fans bei Laune halten. Doch Fischsuppe behandelt auch die größeren Probleme unserer Zeit. Witzig, sarkastisch und selbstironisch arbeitet sich Van Dunnen durch die Brennpunkte des modernen Lebens. Endlich und kompetent. Dankeschön. In den 22 Liedern singt er unter anderem von Finanzkrise und Klimawandel, Nazi-Terror und Verfassungsschutz, Shoppingwahn und Burnout. Das Werk ist komplett live eingespielt, nicht alles davon ist natürlich neu. Butterbrot ist ein uralter Song, der es aber bislang nie auf eine CD geschafft hat. Das räumt Van Dunnen ein. Zwischen den von akustischer Gitarre und Mundharmonika begleiteten Liedern hört man Kommentare des Sängers und die Reaktionen der Fans. Nach Wildschweinschädel erzählt er zum Beispiel eine Anekdote über Schweine im Himalaya, die angeblich von Bauern mit Cannabis versorgt, stoned rumliegen und es natürlich viel besser haben als hiesige, mit Antibiotika vollgepumpte Artgenossen. Auf der Bühne passiert sehr viel spontan. Da hat es eine spezielle Qualität, wenn man den Live-Charakter der Musik auf CDs bringt. Das erklärt Fanny Van Dunnen. Denn Sabrina hatte ein goldenes Herz und sie war auch gut im Bett. Vielleicht waren sie damals. Die Tournee geht los. Nächste Woche in Dresden im Schlachthof, dann am 17. in Leipzig im Werk, dann am 22. in Bremen. Osnabrück einen Tag später, dann geht's rüber nach Düsseldorf, beziehungsweise runter, dann wieder in den Osten nach Jena, am 29., am 30. in München und so weiter. Vielleicht ein Höhepunkt am 4.4. in Berlin, im Astra. Und das Ganze geht bis zum 28.4. in Bochum. Vorher geht's über Hamburg, Kiel, Bielefeld und Köln. Und danach kommt die Schweiz-Tournee, die allerdings erst im Oktober Zürich, Linz, Wien und da ist erstmal Schluss für dieses Jahr, dann hat er wahrscheinlich genug, der gute Fanny Van Dunnen. Im Internet übrigens jede Menge Downloads. Fanny Van Dunnen bietet so an die 17, 18 seiner Lieder gratis zum Verschenken an, als freie Downloads im Internet von ihm selber da reingesetzt. Toll. String Tanga Queen. Sie war eine tolle Kassiererin, sie war freundlich und beliebt. Und viele Kunden dachten, Mensch, dass es sowas gibt. Sie kam aus einer kaputten Familie, war selbst auch schon geschieden. Sie wollte keine Kinder mehr, nur ein bisschen Frieden. Nenn mich nicht immer Erotik-Thriller, sagte sie zu ihm. Nenn mich nicht immer Erotik-Thriller und dann wurden sie intim. Wahrscheinlich waren sie damals das schönste Paar von Berlin. String Tanga King, String Tanga Queen. Und so verging die Zeit. Und die Zeit war einfach schön, aber eines Tages hatte sich Sabrina satt gesehen. Sie sagte, Dennis, du musst gehen, und er sagte, okay. Er packte seine Sachen und es tat ein bisschen weh. Er sagte leise Danke und gab ihr einen Kuss. Er wäre am liebsten weggeflogen, aber er nahm den Bus. Wahrscheinlich waren sie damals das schönste Paar von Berlin. String Tanga King, String Tanga Queen. String Tanga King, String Tanga Queen. Jo, Fanny Van Dunnen im Niemandsland. Was wird mit dem Generalstreik werden, Werner? Du hast da die neuesten Informationen. Ja, das ist die Nachricht, man kann es glauben oder nicht, die unsere Gewerkschaften haben tatsächlich geruht, jetzt endlich einen Generalstreik auszurufen. Und zwar für 29. März, Donnerstag, also in knapp 3 Wochen, werden wir einen eintägigen Generalstreik haben, andere Gewerkschaften natürlich auch und Unabhängige und 15M, alle werden mitmachen und in erster Linie geht es natürlich um diese Arbeitsmarktreform, diese sogenannte, die uns die neue Regierung jetzt aufdrückt. Seit gestern ist es im Parlament durch, also PP zusammen mit CiU, der Partei von hier, von Katalonien, die authentischen Vertreter der sozialen Klasse, der Herrschenden, die wollen jetzt also das durchziehen, alles was dazu gehört. Ja, in Zukunft wird es dann möglich sein, dass eine Firma, die 9 Monate lang nicht etwa weniger Gewinn macht, sondern muss nur nachweisen, Umsatzrückgang, dann kann der sogenannte Despido Objetivo durchgeführt werden, also wofür es dann eben nur 20 Tage Abfindung gibt und auch nur 1 Jahr lang maximal. Für Massenentlassungen wird in Zukunft nicht mehr die staatliche Arbeitsbehörde vorher da das bewilligen müssen. Das kann man jetzt einfach so machen, freie Schnauze. Auch der sogenannte Despido improcedente, also der nicht gerechtfertigte Kündigung, wird in Zukunft nicht mehr 45 Tage Abfindung haben, sondern 33 Tage nur. Also wenn zum Beispiel in der Firma jemand rausschmeißt und einen ganz offensichtlich falschen Kündigungsgrund angibt, kann der Mann dann trotzdem entlassen werden und kriegt weniger Geld dafür als in Zukunft. Ja, was noch? Die Haustarifverträge sind in Zukunft wichtiger als die zwischen den Tarifpartnern abgeschlossenen Tarifverträge. Die Nachwirkung bei abgelaufenen Tarifverträgen wird abgeschafft. Und generell Lohnminderungen sind jetzt möglich, sobald der Unternehmer oder die Firma nur sagt, wir haben Probleme bei der Produktivität. Also die letzten Schamgrenzen sind jetzt gefallen und endlich haben sich unsere Gewerkschaften jetzt bereit erklärt, einen Generalstreik zu machen. Das Blöde dabei ist, dass sie das selber nicht glauben an ihre eigene Kraft. Ja, das Ganze ist so wie so ein abgekartetes Spiel, ne? Wie so eine Pflichtübung, die man jetzt halt absolvieren muss. Das soll uns aber nicht abhalten, da mitzumachen bei diesem Generalstreik. Also im Gegenteil, man sollte dazu mobilisieren. Und eben versuchen, die Sache radikaler zu veranstalten als das, was die offiziellen Gewerkschaften mit ihrer Pflichtübung da vorhaben. Es heißt auch ausdrücklich in dem Aufruf, dass es nicht nur um den Generalstreik geht, sondern dass auch alle Leute aufgefordert werden, gegen die Politik der Kürzungen zu protestieren, in einer gewaltigen Demo, die stattfinden soll. Und damit versucht man, die Bewegung auch zu verbinden, sowohl die arbeitenden Menschen, die um ihre, sagen wir mal, um ihre Rechte kämpfen, als auch die Leute, die generell auf allen Gebieten von den Kürzungen betroffen sind. Das sind Rentner, Schüler, Studenten, Angestellte, Arbeiter, Beamte, alle Leute, die betroffen sind, sollen sich zusammenschließen. Also vor allem sollte es auch darum gehen, unsere Wut zu manifestieren, ja? Einfach gegenüber dieser Arroganz, dieser Hybris, mit der die Herrschenden oder ihre Hofhunde, in dem Fall die Politiker, mit welcher Frechheit die einfach behaupten, dass es keine Alternative gibt zu ihrer Politik, mit welcher Kaltschnäuzigkeit sie uns immer und immer wieder anlügen. Ja, der Rajoy von der PP hat ja vor der Wahl noch rumgetönt, ja, bei Entlassungen die Abfindungen zu reduzieren ist nicht geplant. Dann hat er gesagt, die Steuern werden nicht erhöht und kaum ist er dran, wird die Einkommen bzw. die Lohnsteuer erhöht. Oder jetzt das nächste Beispiel, der Haushalt für 2012 ist noch nicht verabschiedet. Warum noch nicht? Weil dann in dem Moment ganz klar wird, wie das aussieht mit den Kürzungen. Deshalb wird es jetzt noch rausgezögert, bis die Wahlen in Andalusien vorbei sind. Und dieser Krieg von denen da oben gegen uns, der wird immer schärfer weitergeführt. Ne? Und das nächste wird dann sein, wenn die Wahlen vorbei sind in Andalusien, dann geht man wieder an die Mehrwertsteuer ran. Ne? Generelle Inflation. Dann also mit welcher Selbstverständlichkeit die uns sagen, die fetten Jahre sind vorbei, wir alle müssen den Gürtel enger schnallen. Ne? Und dabei wird bei denen jeden Tag ein neuer Korruptionsfall aufgedeckt, bei diesen Saubermännern, egal in welcher Partei, ne? Und dazu kommt dann halt noch die legale Korruption, sagen wir. Wie jetzt bekannt wird, der neue Wirtschaftsminister da, Herr Luis de Guindos, der hat noch bis Dezember, also bis vor 3 Monaten, bei Endesa gearbeitet. Also gearbeitet soll heißen, der saß da im Aufsichtsrat. Und für diese Arbeit hat er nur im Jahr 2011 368.000 Euro bekommen. Plus ungefähr 100.000 Diäten. Das war einer von seinen Jobs. Ja. Dann ist er noch Aufsichtsrat bei BMN, Direktor beim Centro del Sector Financiero, Direktor bei PwC, Direktor bei der IE Business School. Das sind dann also Pluriembleum, mehrfach Beschäftigte. Ne? Und es sind diese arroganten Schweine, Entschuldigung, ich wollte sagen, diese arroganten Typen, die von uns verlangen zu sparen, zu verzichten, uns einzuschränken, weil wir seither über unsere Verhältnisse gelebt haben. Ja, Sie haben beides. Ich habe hier gerade Videos im Internet über die Demo vom 29. Februar und die Gaia Balmes mit die an der Ecke Diputation und man sieht hier wirklich Bilder, die erinnern einen wirklich an Militärdiktaturen in südamerikanischen Staaten beziehungsweise an den Frankismus oder auch an die Berliner Polizei, die Hausbesetzer-Demos zusammengesprügelt hat und zusammengeschlagen. Da wird ein junger Mann direkt ins Gesicht geschlagen mit einem Knüppel. Ein junges Mädchen liegt am Boden und kriegt Tritte und Knüppelschläge ab. Das ist ungefähr das, was hier ist. Die Demos sollen friedlich bleiben, das hat man gesagt. Man möchte nicht, dass es da irgendwie zu Ausschreitungen kommt. Die Veranstalter bitten also alle Leute, friedlich zu protestieren. Und man weiß natürlich, wie friedlich das sein wird, hängt nicht nur von den Demonstranten ab. Ich würde sogar sagen, das hängt zu 80% von der Polizei ab. Je nachdem, was die machen, was die provozieren, entscheidet oft, wie eine Demo verläuft. Jedenfalls, wir rufen hier von Niemandsland auf, an der Demo und am Generalstreik teilzunehmen. Nicht nur, weil wir hoffen, dass sich dadurch noch etwas rumreißen ließe. Vielleicht nicht, aber schon aus Selbstachtung, aus reiner Selbstachtung sollte man daran teilnehmen. Weil diese Leute, die lachen natürlich, wenn man die Fernsehbilder sieht und sieht hier die Minister und die Unternehmerverbände, wie sie dastehen in ihren teuren Klamotten und einfach auch lachen und grinsen und feixen und dann ihre einschneidenden Amokläufe gegen den Sozialstaat verkünden, gekleidet in schöne Worte, dann muss man sagen, aus Selbstachtung muss man diesen Leuten schon alleine die Stirne bieten. Sonst, glaube ich, kann man sich nicht mehr im Spiegel ansehen. Wir brauchen natürlich nicht zu warten bis 29. März, bis zu dem Generalstreik an diesem Donnerstag, sondern morgen fängt es jetzt schon an. Es wird noch vorher andere Mobilisierungen geben, Aktivitäten

Na, sag mal, was denkst du? Wie viele von den Leuten da unten denken eigentlich gerade über eine Revolte nach? Ich glaube im Moment nicht so viele. Vor 11, da hängen alle vor der Glotze. Wahrscheinlich. Der Mitteleuropäer guckt durchschnittlich 4 Stunden Glotze am Tag. 4 Stunden. Da bleibt nicht mehr viel Zeit für revolutionäre Gedanken. Dann weißt du, dass ich zu dem allen nicht dazugehöre. Das ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist einfach, dass ich nirgendwo etwas sehen kann, woran ich wirklich glaube. Hast du irgendeine Idee, was man dagegen tun kann? Komm mit. Ja, tschüss Werner. Schönes Wochenende. Alles Gute. Woher hast du denn das, was da gerade eingespielt wurde, dieser Dialog? Los Educadores. Ah ja, okay. Von dem Film. Tschüss, Adeo. Tschüss. Bis morgen um 12 Uhr, Jardinez de Gracia, Mobilisierung hin zum Generalstreik und bei Radio Niemandsland bis nächste Woche. Tschüss, adio, adios, bis nächste Woche. Ich hoffe, dann wird meine Stimme wieder ein bisschen klarer sein, nicht angesteckt. Schönes Wochenende, alles Gute und viel Spaß beim Weiterhören. Es gibt jetzt noch mehr hörenswerte Sendungen hier bei Kontrabande FM. Jo, agur, halten Sie die Ohren steif, meine Damen und Herren. Tschüss. Und für alle die, die uns nachts hören, ein paar Klänge für die Nacht. Tschüss. Hinterm letzten Haus geht die rote Sonne schlafen. Und in ernste Schlussoktaven klingt des Tages Jubel aus. Lose Lichter haschen spät noch sich auf den Dächerkanten. Wenn die Nacht schon Diamanten in die blauen Fernen sät.